Kommt das Glück nicht heut, dann kommt es morgen. Darum sei gescheit und lass die Sorgen. Immer auf und ab, so ist nun mal das Leben. Denk, es wird für dich noch eine Chance geben. Nimm dein Schicksal hin und lerne warten. Hast du auch im Spiel mal falsche Karten? So ein bisschen Leid ist längst kein Grund zum Weinen. Kommt das Glück nicht heut, es kommt zur Zeit. Reichtum und Ruhm bleiben niemals treu, wenn man nicht stets um sie kämpft aufs Neu. Laufen die zwei einmal dir fort, denk an mein Wort und lass sie laufen. Kommt das Glück nicht heut, dann kommt es morgen. Darum sei gescheit und lass die Sorgen. Immer auf und ab, so ist nun mal das Leben. Denk, es wird für dich noch eine Chance geben. Nimm dein Schicksal hin und lerne warten. Hast du auch im Spiel mal falsche Karten? So ein bisschen Leid ist längst kein Grund zum Weinen. Kommt das Glück nicht heut, es kommt zur Zeit. Kommt das Glück nicht heut, dann kommt es morgen. Darum sei gescheit und lass die Sorgen. Kommt das Glück nicht heut, es kommt zur Zeit.